only for your information. Ja, das ist die Ausgabe Nummer 0 meines neuen Podcast-Formates mit dem Namen Only for your information. Und ich biete euch in Zukunft hier ein paar Themen, die euch möglicherweise interessieren können, wovon ich doch stark ausgehe. Und wenn nicht, dann lasst es mich wissen. So schwerpunktmäßig werden die ersten Themen sich so um gesunde Ernährung, Sport, Datenschutz, Leistungsschutzrecht, alles was Nerds Herz so begehrt, drehen und handeln. Ich habe schon die ersten Gespräche geführt mit Teilnehmern, die euch vielleicht sogar schon teilweise bekannt sind aus meinem vorherigen Podcast-Format, dem Nerdphone, den ich vor circa ein Jahr eingestellt habe. Und ja, ich kann es halt nicht lassen. Nach einem Jahr beginne ich wieder ein neues Format. So, das war die Nullnummer. Diese Nullnummer hier hat keinen wirklichen Inhalt und ist auch nur erstellt worden, damit ich im Podcast-Feed auch einen ersten Podcast drin habe. Ansonsten kann man den bei iTunes halt nicht einreichen. Ja, bei iTunes könnt ihr mich und meine Teilnehmer herunterladen. Ihr findet mich auch da mit dem Namen Only for Your Information. Ja, viel Spaß beim Zuhören und es kommen spannende Themen für euch hier in den Podcast. Ich bin Pascal Kuschelken und freue mich auf die erste Ausgabe. Tschüss.